wenn Sie mal erleben wollen, wie das ist, wenn wir uns abfeiern. Ja, ich bin mal die Wissenschaft, aber es gibt so eine Wissenschaft und so eine Wissenschaft. Kannst du dich darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt? Ganz erzählen, Nazis, Regens, Nazis, verpisst euch. Und da muss ich mich dann doch ein bisschen wundern, dass jetzt so was Schlaues und Sachdienliches kommt. Es geht um die Demokratie, auch in Demokratie, die am Osten die ganze ausgeprägt ist wie in den alten Bundesländern. Ich werde es Ihnen nicht ersparen. Ich bin deutlich schlechter in der Schule geworden, sagen wir so, von der Einrichtung. Aber ich nehme es irgendwie nicht auf, weil ich mache es das Richtige. Ich weiß nicht, wo man da jetzt etwas gegen hat. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei Jugendlichen und Migranten besonders hoch ist. Die Rechtspopulisten, die Nationalisten. Wenn es so ausschaut, dass wir einen Ausländerbürger haben, haben wir die Angst und Angst. Die Xenophoben, die Fremdenfeindlichen, wir sind Journalisten. Der Straßenverkehr an die Ampel, dort wird mir gesagt von einem Mann, dass es gehen soll oder dass stehen bleibt. Der muss über die Brücke bauen. Ja, wo wenn ein Mann springen muss, dann muss man mal sehen. Wir schaffen das, wie dort dran. Wir schaffen das. Wir kommen ja ganz gut mit zurück. Wir schaffen das. So kann ich. Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Mitarbeiter Innes. Ja, rückgängig gemacht werden muss. Es war immer ein Herzensanliegen der Union. Auch Klimaschutz. Die Autoindustrie ist dann ein glaubwürdiger Akteur der Verkehrswende, wenn sie sich wirklich klar gegen das Auto positionieren. Es ist ja nicht so, dass die Regierungen nicht mit dem Volk verbunden werden.